Blutige Gemetzel und Massaker mit durchgedrehten Kettensägen sind nicht jedermanns Sache. Doch während sich die einen schon bei einer dezent inszenierten Tatortleiche die Augen zuhalten müssen, kann es den anderen gar nicht grauslich und gruselig genug sein. Für Letztere sind offenbar die Filme von Wes Craven genau das Richtige, denn der amerikanische Regisseur gilt als Fachmann fürs Horrorgenre und er legt jetzt schon den vierten Teil seiner erfolgreichen Scream-Serie vor. In dieser Woche läuft Scream 4 an. Für Anke Lewicke einer der Filme der Woche. Wie war denn der Kinobesuch? Haben Sie auch beim vierten Teil noch mitgeschrien? Ja, ich meine, diese Serie lebt ja wie die meisten Serien vom Wiedererkennungseffekt und es geht ja immer gleich los. Man sieht zwei Mädchen oder ein Mädchen alleine zu Hause, das Telefon geht und dann kommt der Mörder und man weiß, gleich blitzt auch das Messer auf und deshalb zittert man im Kino und dann geht es auch genauso weiter. Aber das Interessante bei Wes Craven ist ja, dass seine Filme unheimlich von der Selbstbezüglichkeit leben. Also in den 70er, 80er Jahren hat er ja so richtig klassische Horrorfilme gedreht, so ganz ernsthaft, die er dann ja Mitte der 90er Jahre mit der Scream-Trilogie eigentlich ironisiert hat. Und zwar liefen diese Filme dann immer so ab, dass man es mit Teenagern zu tun bekam, die sich unheimlich gut mit Horrorfilmen auskennen und dann gehen die Horrorfilme plötzlich im wirklichen Leben los und die kennen dann immer die Regeln und fragen sich, nach welchem Muster geht eigentlich der Killer vor? Ist das das Kino oder schreibt er ein ganz eigenes Drehbuch? Und dann kriegt man mit, dass sozusagen die Fiktion immer in der Wirklichkeit weitergeht. Und dieses Spiel treibt Wes Craven jetzt in Teil 4 wirklich nochmal auf die Spitze. Da sitzt man am Anfang im Film, im Film, im Film. Und überhaupt ist es ja so, dass diese ganzen Ereignisse von Scream 1 dann schon immer in Scream 2 zum Film geworden sind. Und man kennt sich dann da ganz gut aus, man kann ganz gut mitreden. Und dann gibt es aber doch immer noch so kleine Überraschungseffekte. Also Sie haben es schon gesagt, diese Serien, sage ich mal, die arbeiten immer nach dem gleichen Rezept. Aber gibt es denn noch irgendwas Neues zu entdecken in diesem Teil 4? Ja, ich will das jetzt nicht groß theoretisieren, aber es ist Popcorn-Kino, aber es ist trotzdem ganz kluges Popcorn-Kino. Und zwar kriegt Wes Craven das jetzt hin, dass es doch ein Kommentar ist auf unsere medialisierte Welt. Also, dass es dann doch um Teenager geht, die alles gerne ins Netz stellen, die auch ihren Ruhm suchen im Netz. Und man kann den Film auch als pervertierten Kommentar auf diese ganzen Shows nehmen. Deutschland sucht den Superstar oder das Topmodel. Und dann wird der Film schon ganz interessant. Also ich will jetzt nicht zu sehr die Handlung verraten, aber darum geht es dann letztlich auch. Und ich finde, das macht Wes Craven ganz klug. Also man ist dabei, es gibt eine Metaebene und trotzdem kann man sich nicht nur einfach in der Reflexion so reinflüchten, irgendwann gruselt sein, dann trotzdem ganz einfach und dann ist man froh, wenn man dann doch aus dem Kino wieder draußen ist. Also das hat funktioniert mit dem Gruseln. Der zweite Film, den Sie uns diese Woche mitgebracht haben, der verbreitet offenbar ja eine ganz andere Stimmung. Im Regen des Südens heißt er. Da geht es überhaupt nicht um Horror, sondern das ist ein Film aus Argentinien. Da kommen ja schon seit einiger Zeit ganz interessante Filme her. Was zeichnet diese Art von Kino aus? Na, es gibt ja in Argentinien die Tradition, sowohl in der Literatur als auch im Kino, des magischen Realismus. Also, dass alles gerne so ein bisschen surrealistisch gezeigt wurde und sonst was. Und jetzt gibt es junge argentinische Filmemacher, die wollen nicht mit dieser Tradition brechen, die wollen auch aus der Wirklichkeit ihres Landes berichten, aber sie machen das eben eher über so Stimmungsbilder. Also sie sind auch keine Geschichtenerzähler, sondern sie lassen sich einfach mit ihren Helden und Heldinnen treiben und das sind dann einfach so, man hat das Gefühl, man kriegt einfach was aus dem Land mit, weil man eben in so ein Lebensgefühl eingetaucht ist. Also so könnte man dieses junge argentinische Kino umschreiben. Und was für ein Lebensgefühl erzählt die Regisseurin, heißt Paula Hernandez. Was erzählt sie? Ich würde sagen, das ist das Lebensgefühl der Melancholie, auch der Trauerarbeit. Wir lernen eine junge Frau kennen. Es regnet ständig und man bekommt mit, dass sie in ihrem Auto lebt, weil sie sich gerade hat von ihrem Freund getrennt. Und zu ihr ins Auto steigt dann ein anderer Mann und die beiden spüren schnell, dass es so eine Seelenverwandtschaft gibt und die begegnen sich dann immer wieder. Und der Film hat auch eigentlich keine Geschichte, sondern man geht einfach mit denen so mit, hört sich deren Geschichten an. Also es kann auch sein, dass das manchen Leuten zu langsam ist, dass zu wenig passiert. Aber wenn man sich so drauf einlässt, habe ich das Gefühl, war ich auf einmal in den Leben dieser Leute, habe auch ein bisschen was mitbekommen, was sie so bewegt und was denen widerfahren ist, Trennungsschmerz und alles. Also ich mag diese Art vom ruhigen, so nicht aktionsbetonten Kino sehr gerne. Und eben tatsächlich stimmungsvoll offenbar. Ja, und dann Buenos Aires bei Regen und dann noch die entsprechenden ansprechende Musik. Also man kommt schon ganz gut rein und geht dann auch so ein Gefühl der Melancholie. Das bleibt auch noch, wenn man aus dem Kino geht, so ein paar Stunden bei ein. Man sieht dann auch die eigene Umgebung so ein bisschen anders. Anke Lebeke mit den Filmen der Woche. Das ist einmal Scream 4 von Wes Craven und der argentinische Film Im Regen des Südens von Paula Hernandez.